Test 6. Dieser Test hat zwei Teile. Lies zuerst die Aufgaben, höre dann den Text dazu. Teil 1. Du hörst drei Nachrichten am Telefon. Zu jeder Nachricht gibt es Aufgaben. Kreuze an, A, B oder C. Du hörst jede Nachricht zweimal. Höre zuerst ein Beispiel. Wen ruft Lucy an? Pauline? Hallo, hier ist die Lucy. Hatten heute zum ersten Mal mit der neuen Sportlehrerin Sport und es war total lustig. Herr Trunke war ja so streng und langweilig, aber Frau Schmidt ist echt nett. Ach ja, und der Test im Bio war super leicht. Kommst du morgen wieder? Du hörst das Beispiel noch einmal. Pauline? Hallo, hier ist die Lucy. Hatten heute zum ersten Mal mit der neuen Sportlehrerin Sport und es war total lustig. Herr Trunke war ja so streng und langweilig, aber Frau Schmidt ist echt nett. Ach ja, und der Test im Bio war super leicht. Kommst du morgen wieder? Lies die Aufgaben 1 und 2. Jetzt hörst du die erste Nachricht am Telefon. Ciao, Lennart. Wie ist Italien denn so? Hier in Deutschland haben wir 12 Grad und es regnet den ganzen Tag. Echt nervig. Wollen wir mal skypen? Dann kannst du mir dein Hotelzimmer zeigen und vielleicht auch den Strand. Heute Nachmittag und morgen Vormittag bin ich zu Hause. Vergiss nicht, Pizza und Eis zu probieren. Und wenn du im Koffer noch Platz hast, bring doch italienischen Kaffee mit und Salami. Also viel Spaß noch und bis bald. Samuel. Du hörst die erste Nachricht noch einmal. Markiere dann die Lösung zu Aufgabe 1 und 2. Ciao, Lennart. Wie ist Italien denn so? Hier in Deutschland haben wir 12 Grad und es regnet den ganzen Tag. Echt nervig. Wollen wir mal skypen? Dann kannst du mir dein Hotelzimmer zeigen und vielleicht auch den Strand. Heute Nachmittag und morgen Vormittag bin ich zu Hause. Vergiss nicht, Pizza und Eis zu probieren. Und wenn du im Koffer noch Platz hast, bring doch italienischen Kaffee mit und Salami. Also viel Spaß noch und bis bald. Samuel. Lies die Aufgaben 3 und 4. Jetzt hörst du die zweite Nachricht am Telefon. Emily, guten Morgen. Jetzt ist es zwar schon kurz vor 2:30, aber ich denke, du schläfst noch. Ich bin auch erst seit einer halben Stunde wach. Die Party gestern Abend war echt klasse. Ich habe so viel getanzt und gelacht wie noch nie. Kannst du mir vielleicht Fotos und Videos per E-Mail schicken? Ruf mich an, wenn du wach bist. Josephine. Du hörst die zweite Nachricht noch einmal. Markiere dann die Lösung zu Aufgabe 3 und 4. Emily, guten Morgen. Jetzt ist es zwar schon kurz vor 2:30, aber ich denke, du schläfst noch. Ich bin auch erst seit einer halben Stunde wach.